Beginnen wollen wir mit Kammermusik von Alfred Huber plus Lucis, hat er dieses Stück genannt. Mehr Licht nach den vermeintlich letzten Worten Goethes. Ein viersätziges Werk für Klaviertrio-Besetzung. Wir hören das Morgenstern-Trio. Thank you. Stefan Hempel, Violine, Emanuel Wese, Violoncello und Katrin Klipfel am Klavier. Das war Plus Lucis, ein Werk von Alfred Huber. Concerto Bavarese in Bayern 2. Im nächsten Werk ist ein Roman die Vorlage, und zwar von Kenzaburo Oe, Licht scheint auf mein Dach. Ein Werk für zwei Violinen, Viola und Violoncello, das Streichquartett Nummer 6 von Nikolaus Brass. Wir hören es mit dem Novo String Quartet aus Südkorea. Hey! Thank you.

Thank you. Licht scheint auf mein Dach, so heißt ein Roman des Literaturnobelpreisträgers von 1994, des japanischen Autors Kenzaburo Oe. Nikolaus Brass hat so auch sein sechstes Streichquartett genannt. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2015, das Novo String Quartet aus Korea, zu Gast im Rainer-Maria-Rilke-Saal des Gymnasiums Icking. Unendlicher Gesang, so heißt unsere nächste Komposition. Sie stammt von Werner Haider für Bläser, Jörg Krämer Flöte, Valentin Krämer Oboe, Adrian Krämer Klarinette, Christoph Braun Trompete und Günther Voigt Saxophon. Unendlicher Gesang, eine Komposition von Werner Haider mit Jörg Krämer Flöte, Valentin Krämer Oboe, Adrian Krämer Klarinette, Christoph Braun Trompete und Günther Voigt Saxophon, eine Live-Aufnahme aus der Matthäuskirche in Erlangen aus dem Jahr 2017. Palmström, Galgenlieder, der Gingans, so heißen Zyklen humoristischer und grotesker Gedichte von Christian Morgenstern, für die er auch heute noch berühmt ist. Morgenstern hat aber auch ernste Gedichte geschrieben. 5 davon hat die Münchner Komponistin Philippine Schick vertont. Und die hören wir jetzt mit der Mezzosopranistin Ildiko Feser und am Klavier Anna-Maria Hollo. Ewigkeit. Spiegelt noch. Der Liederkreis für Mezzosopran und Klavier Opus 15 von Philippine Schick. Fünf Lieder nach Gedichten von Christian Morgenstern. Ildikó Fészer hat sie gesungen. Begleitet wurde sie am Klavier von Anna-Marie Hollo.